Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Mietnomaden. Richard Engler zeigte auf ein baufälliges Haus, das von einem verwilderten Garten umgeben war. Mein neuer Klient hatte das Haus geerbt und spekulierte offenbar darauf, dass die Grundstückspreise weiter in die Höhe schossen. Ich wollte verhindern, dass das Haus besetzt wird. Aber jetzt bin ich möglicherweise vom Regen in der Traufe gelandet. Ich habe zwar einen Mieter, aber er bezahlt die Miete nicht. Als Mieteintreiber tauge ich nicht viel. Ja, da steckt vielleicht mehr dahinter. Jemand muss nach dem Rechten sehen. Ich kann das nicht. Früher konnte ich locker vor Mitarbeiter hinstehen und ihnen mitteilen, dass ich sie entlassen muss. Heute könnte ich das nicht mehr. Ich soll für Sie den bösen Vermieter spielen. Sie sollen herausfinden, was da genau vor sich geht. Vermietet habe ich das Haus an einen Studenten, Marco Zünd. Er machte keinen schlechten Eindruck, auch wenn er mir kaum in die Augen sah. Gibt es einen gültigen Mietvertrag? Wir haben uns die Hand gegeben und er hat 3 Mieten im Voraus bezahlt. Sie vermieten das Haus ohne Mietvertrag? Ja, die steuerlichen Belastungen für einkommensstarke Personen sind heutzutage enorm. Sie wollen das Steueramt bescheißen. Es sind nur bescheidene Einnahmen. Haben Sie wenigstens Erkundigungen über den Studenten eingezogen? Weshalb sollte ich das tun? Er bezahlte 3 Monate im Voraus. Wie sollte ich ahnen, dass danach nichts mehr kommt? Ich soll mit Zünd reden. Das ist alles. Nein, Zünd ist verschwunden. Derzeit lebt eine Frau in dem Haus. Ich kenne sie nicht. Als ich sie zur Rede stellen wollte, schrie sie mich an. Ich ertrage das nicht. Schreiende Menschen machen mich depressiv. Finden Sie heraus, was da los ist. Er griff in seine Jackentasche und reichte mir einen Umschlag. Ein kurzer Blick genügte, um mich milde zu stimmen. Mein Klient setzte sich in eine teure Limousine und ich überlegte mir eine Strategie, um die neue Bewohnerin in ein Gespräch zu verwickeln. Sie sind von der Denkmalschutzbehörde? Diese Bruchbude ist doch kein Denkmal. Wir überprüfen, ob es an oder im Haus schützenswerte Güter gibt. Zum Beispiel ein alter Kachelofen oder eine besonders schöne Stuckatur. Das Haus ist hässlich, da gibt's nichts zu schützen. Wie lange wohnen Sie schon hier? Wird das jetzt ein Verhör? Sowas kann ich nicht abverstanden. In unseren Unterlagen steht, dass ein Student hier wohnt. Was für Unterlagen? Es gibt keine verdammten Unterlagen. Es gibt keinen Mietvertrag, verstanden? Sind Sie mit Herrn Zünd liiert? Was? Liiert. Meinen Sie, ob ich Sex mit ihm habe? Hab ich nicht. Geht Sie auch nichts an. Marco hat mir gesagt, dass ich hier wohnen kann. Ist besser als die Straße. Alles ist besser als die Straße. Die Straße ist scheiße, verstanden? Ich möchte mich mit Herrn Zünd unterhalten. Geht nicht, ist nicht da. Ja, dann sagen Sie mir, wo er sich aufhält. Ist mir doch egal. Sind nicht verheiratet. Plötzlich war er nicht mal da. Kenn ich von der Straße. Plötzlich ist jemand weg und niemand kümmert es, verstanden? Ich verstehe Sie sehr gut. Männer, die das sagen, wollen eine Frau flachlegen. Aber nicht mit mir, verstanden? Wie lange kennen Sie Marco Zünd schon? Keine Ahnung. Kenn ihn nicht. Wenn wir zusammen sind, sind wir zusammen. Mehr nicht. Mische mich nicht in andere Leute ein, verstanden? Kennen Sie Herrn Engler, den Besitzer des Hauses? War mal hier. Sieht aus wie ein Bonze. Ich hasse Bonzen. Sind noch schlimmer als die Straße. Bonzen sind zum Kotzen, verstanden? Und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Da drüben, da wohnt eine Frau, sieht aus wie 90. Sie können ja die unter Denkmalschutz stellen. Muss jetzt eine Runde pennen. Schönheitsschlaf, verstanden? Sie drehte sich um und ging ins Haus. Ich sah mich ein wenig im Garten um. Neben alten Klappstühlen entdeckte ich eine Menge Unkraut. Als ich das Grundstück verließ, kam eine Frau auf mich zu. Sind Sie der Hausbesitzer? Sehe ich etwas so aus? Nicht unbedingt, aber vielleicht haben Sie das Haus ja geerbt. Habe ich nicht. Wer sind Sie und weshalb sprechen Sie fremde Männer an? Ich bin Barbara Propp. Ich suche einen Freund, der mir diese Adresse gab. Marco Zünd. Der Student ist nicht da. Marco ist kein Student. Er ist spurlos verschwunden. Ich mache mir Sorgen. Er hat psychische Probleme. Wir haben uns in einer Klinik kennengelernt. Sie waren beide in einer psychiatrischen Klinik. Marco fühlte sich verfolgt und er traut den Banken nicht. Ja, das hört sich ganz vernünftig an. Er lebt am liebsten im Keller, weil er glaubt, dass Tageslicht die Gehirnzellen schädigt. Das hört sich weniger vernünftig an. Er hat depressive Schübe. Deshalb bin ich in Sorge. Ich könnte nach ihm suchen. Ich bin richtig gut darin. Ich werde sogar dafür bezahlt. Ich habe kein Geld für so etwas. Weshalb waren Sie im Garten des Hauses? Der Hausbesitzer möchte wissen, wer im Haus wohnt und weshalb. Also, ich habe bis jetzt immer nur eine Frau gesehen. Wie lange beobachten Sie das Haus schon? Erst seit ein paar Tagen. Natürlich nicht Tag und Nacht, aber immer, wenn ich Zeit habe. Marco hat mir gesagt, dass ich ihn jederzeit besuchen kann, aber jetzt ist er verschwunden und das macht mir Angst. Am Nachmittag traf ich mich mit meinem Klienten im Clubhaus, das zu einem Golfplatz nördlich von Grünwil gehörte. Er hatte gerade eine Runde absolviert und man sah ihm an, dass er sein Handicap nicht verbessern konnte. So etwas nagt an mir. Ich kann mich nicht richtig konzentrieren. Seit meinem Zusammenbruch vor 3 Jahren kann ich schlecht mit Unwägbarkeiten leben. Das hätten Sie sich vorher überlegen müssen. Ich lasse mich nicht gern von meinen Angestellten belehren. Waren Sie nach Ihrem Zusammenbruch in der Psychiatrie? Nein, ich machte eine Kreuzfahrt. Mein Arzt riet mir dazu. Danach ging es mir noch schlechter. Einzig Tabletten helfen. Marco Zünd hat ebenfalls psychische Probleme. Das habe ich geahnt. Vielleicht war ich deshalb zu nachsichtig. Was haben Sie sonst noch herausgefunden? Die Frau, die derzeit im Haus wohnt, hat früher auf der Straße gelebt. Ich habe es befürchtet. Vermutlich kommen noch mehr. Das sind Mietnomaden. So etwas ertrage ich nicht. Offenbar ist Zünd spurlos verschwunden. Wie hatten Sie Kontakt mit ihm? Er gab mir seine Handynummer, aber er ging kaum ran. Meist rief er Stunden später zurück. Sie sollten der jetzigen Bewohnerin ein Ultimatum stellen. Ich kann das nicht. Wenn sie mich noch einmal anschreit, dann drehe ich durch. Und wenn mir mein Arzt noch einmal eine Kreuzfahrt verschreibt, erst recht. Und jetzt muss ich zum Wagen und eine Tablette schlucken. Offenbar war es mit den Nerven der Menschen in diesem neuen Fall nicht zum Besten bestellt. Die Sorgen meines Klienten kümmerten mich nicht wirklich, aber wenn ein junger Mann spurlos verschwindet, regt sich etwas in mir und lässt mir keine Ruhe. Frau Popp wollte nicht, dass ich sie bei ihr zu Hause besuchte, und als ich ihr verschiedene Treffpunkte vorschlug, fragte sie jedes Mal, ob ich ausschließen könne, dass Kinder in der Nähe sind. Schließlich trafen wir uns auf einem Friedhof außerhalb der Stadt. Ich habe das einigermaßen im Griff, aber es ist trotzdem besser, wenn ich nicht in der Nähe von Kindern bin. Was haben Sie gegen Kinder? Nichts. Ich liebe Kinder, aber ich leide unter einer Zwangshandlung. Wenn immer ein Kind in der Nähe ist, ziehe ich es an den Haaren. Ich konnte lange nichts dagegen tun. Aber jetzt stelle ich mir vor, dass das Kind ein Frosch ist. Aber das geht nicht immer. Sie müssen sich mit Marco Zünd in der Klinik prächtig verstanden haben. Er ist völlig anders als ich. Ängstlich, verschlossen. Vielleicht hat er sich wieder in eine Klinik einweisen lassen. Das glaube ich nicht. Er hasste die Klinik. Marco möchte in erster Linie seine Ruhe haben. Der Hausbesitzer leidet ebenfalls unter psychischen Problemen. Kann es sein, dass sich die beiden deshalb kannten? Das glaube ich nicht. Oh nein, sehen Sie das? Ja, das sind Kinder. Da drüben hat es einen Kindergarten. Ich muss weg, ich halte das nicht aus. Sie können ein paar Pflanzen ausreißen und sich vorstellen, dass es Kinderhaare sind. Das geht nicht. Die Kinder sind zu nah. Es prickelt in meinen Händen. Halten Sie mich zurück. Als ich dies tat, schaute sie mich wütend an und fragte, ob ich noch bei Trost sei. Ich ließ sie los und sie rannte quer durch den Friedhof, bis ich sie aus den Augen verlor. Eine Stunde später stand ich im verwilderten Garten einem jungen Mann gegenüber, der mit allerlei Gerätschaften dem Gestrüpp den Kampf ansagte. Gärtner, wie kommen Sie darauf? Ich wohne hier. Tatsächlich. Wie lange schon? Seit längerem. Dann sind Sie Marco Zünd. Nein, der wohnt nicht mehr hier. Wo ist die Frau, die gestern hier war? Nadja? Ja. Die wollte wieder ein paar Tage auf der Straße leben. Das hier ist hier zu spießig. Ich finde es toll. Hier kann ich endlich in Ruhe malen. Ach, Sie möchten die Wände streichen. Ich bin Kunstmaler, Liebig. Dieter, Liebig. Sie werden noch von mir hören. Wer sind Sie? Philipp Meloni, Sie werden noch von mir hören. Sind Sie auch Kunstmaler? Nein, ich kümmere mich um Häuser und deren Besitzer. Herr Engler wartet seit längerem auf Mieteinnahmen. Moment, ich habe ihm zwei Bilder geschickt. Die sind in einigen Jahren 10.000 wert. Das sollte für die nächsten Monate reichen. In welcher Klinik haben Sie Herrn Zünd kennengelernt? Ich bin psychisch vollkommen in Ordnung. Aber ich kenne eine Frau, die man weggesperrt hat. Das ist Freiheitsberaubung. Ich habe darüber ein Bild gemalt. Möchten Sie es kaufen? Danke, danke, aber in meinem Büro hat es keinen Platz für Kunst. Es ist nicht groß. Denken Sie daran, dass es im Wert steigen wird. Was ist mit Marco Zünd? Wissen Sie, wo er steckt? Nein, und es interessiert mich auch nicht. Wenn man sich zu sehr mit seinen Mitmenschen auseinandersetzt, verliert man den Blick auf das Wesentliche. Und dann kann man nicht mehr malen. Was aber auch nicht geht, ist all das Unkraut. Ich kann nur in einem schönen Blumengarten malen. Das da, es muss alles weg. Er zeigte auf Hecken und Kletterpflanzen, die noch nicht ahnten, dass ihr letztes Stündlein geschlagen hatte. Mein Klient sah etwas besser aus als bei unserem letzten Treffen. Doch seine Miene verdüsterte sich, als er auf ein Gemälde zeigte, das in einer Ecke stand. Strichmännchen und jede Menge Kreise. Dieses Gekleckse ist keinen Franken wert. Einem Künstler würde ich nie ein Haus oder eine Wohnung vermieten. Noch schlimmer sind die Möchtegern-Künstler. Und am allerschlimmsten sind Männer, die Strichmännchen und Kreise malen. Marco Zünd scheint völlig untergetaucht zu sein. Sie sollten versuchen, mit den jetzigen Bewohnern das Gespräch zu suchen. Ich soll mit einem Mann reden, der Strichmännchen und Kreise malt? Ja. Das geht zu weit. Ich will doch nur, dass diese Leute verschwinden. Mittlerweile pfeife ich auf die Mieteinnahmen. Hauptsache, sie sind alle weg. Sie könnten die Fenster und Türen verriegeln lassen, wenn gerade alle außer Haus sind. Da wird immer jemand anwesend sein. So sind diese Leute. Fremdes Eigentum kümmert die nicht. Das sind gesetzlose Menschen, die Strichmännchen und Kreise malen. Herr Zünd hat Sie belogen, er ist kein Student. Ich war so naiv. Wie sehr ich das bereue. Ich würde so gerne für Ordnung sorgen, aber ich kann es nicht mehr. Sie müssen mir helfen, Maloney. Wenn Sie mein Honorar verdoppeln, ziehe ich in das Haus ein. Das ist eine brillante Idee. Sie werden dafür sorgen, dass die anderen keine ruhige Minute mehr haben. Das ist sehr gut. Als erstes schmeißen Sie das Strichmännchen mit den Kreisen raus. Mein Vater hat auch Bilder gemalt. Schreckliche Bilder. Sie hingen überall im Haus und egal, wen ich nach Hause brachte, niemand kam ein zweites Mal. Das könnte auch an Ihnen gelegen haben. An mir? Aber ich war ein ganz normaler Junge. Nein, nein, das waren die schrecklichen Bilder. Das habe ich meinem Vater nie verziehen. Mein Klient starrte auf das Kunstwerk von Herrn Liebig und schüttelte traurig den Kopf. Unterwegs in mein Büro erhielt ich einen Anruf von Frau Propp. Diesmal bestand sie darauf, dass ich sie zu Hause aufsuchte. Sie hatte bereits Besuch und als ich den Mann sah, überraschte es mich nicht, dass Frau Propp außer sich war. Üble Sache, Maloney. Ihre Klientin steht unter Mordverdacht. Frau Propp ist nicht meine Klientin. Das ist einfach unfassbar. Marco wurde tot aufgefunden und ich soll ihn getötet haben. Die Polizei spinnt. Das tun wir nicht. Herr Zünd trug ein Handy auf sich. Ich habe ihn versucht anzurufen. Bin ich deshalb verdächtig? In welchem Verhältnis stand Sie zu Herrn Zünd? In einem engen? In einem engen. Oder in einem ganz engen. Wir waren ein Paar, aber das ging nicht gut. Das ist aber neu. Weshalb haben Sie mir das nicht gesagt? Weil es kompliziert ist. Wir waren zusammen und auch wieder nicht. Ah, jetzt verstehe ich. Die jungen Leute nennen das eine On-Off-Beziehung. Bei On ist man zusammen und bei Off ist man getrennt. Wer aber betätigt den Schalter? Das hat sich so ergeben. Und als es wieder mal off war, haben Sie Ihren Freund getötet. Das ist doch Blödsinn. Weshalb sollte ich das tun? Er war nicht tot, als Sie ihn zurückließen. Wovon reden Sie? Wir haben Beweismaterial. Sie sollten gestehen. Und Sie, Maloney, sollten eine triste Bar aufsuchen. Wo wurde Marco Zünd gefunden? In einem Waldstück, in der Nähe eines Weihers. Die Anwohner nennen das Waldstück Fichtenwald. Das ist ganz in der Nähe des Hauses, in dem er gewohnt hat. Was für ein Haus? Herr Zünd hatte keinen festen Wohnsitz, das haben wir überprüft. Er hat in einem abbruchreifen Haus gewohnt, nicht ganz legal, aber auch nicht ganz illegal. Wie soll das denn wieder gehen? Gibt es jetzt für Wohnsitze auch schon einen On und Off? Was ist mit ihm geschehen? Wie hat man ihn getötet? Das wissen Sie doch ganz genau, Frau Propp. Barbara Propp, nicht wahr? Das ist kein Geheimnis. Der Tod hat eine Nachricht hinterlassen. Sprechen die Toten neuerdings auf den Anrufbeantworter der Polizei? Eine schriftliche Nachricht. Das ist unmöglich. Das glauben Sie, weil Sie dachten, dass er tot ist. War er aber nicht. Zumindest nicht sofort. Es gelang ihm, eine Nachricht in sein Handy zu tippen. Das ist unmöglich. So etwas hätte Marco niemals getan. Hat er aber. Sie war es. Barbara ist schuld. Na, was sagen Sie nun? Ich verstehe das nicht. Soll ich Ihnen einen Anwalt besorgen? Ich brauche keinen Anwalt. Ich habe nichts getan. Marco Zünd hat seine Mörderin verraten. Frau Barbara Propp. Sie sind verhaftet auf der Stelle. Marco kann diese Mitteilung nicht geschrieben haben, weil er nie Mitteilungen schrieb. In einer Ausnahmesituation machen Menschen Ausnahmen. Er hätte die Nachricht aufs Handy gesprochen, nicht geschrieben. Marco konnte nicht richtig schreiben. Er war Legastheniker. Buchstaben verwirrten ihn. Das kann jeder behaupten. Fragen Sie in der Klinik nach. Das muss doch aktenkundig sein. War er deshalb so froh, dass es keinen schriftlichen Mietvertrag gab? Er sagte, es sei ein Glückstreffer gewesen. Und jetzt ist er tot. Wir werden das überprüfen. Sie sind trotzdem festgenommen, auf der Stelle und für mindestens 24 Stunden. Und bei uns gibt es kein On und Off, nur ein Auf und Zu. Frau Propp schaute ihn entgeistert an, doch es half alles nichts. Der Polizist bestand darauf, dass sie die Nacht in einer Zelle verbrachte. Das kleine Waldstück mit dem winzigen Weiher taugte nicht viel für Wochenendausflüge. Die wenigen Wege waren schmal und die nächste Siedlung beinahe einen Kilometer entfernt. Der Polizist zeigte mir den Leichenfundort. Er lag da drüben, hinter den Sträuchern. Was ist die Todesursache? Er ist erwürgt worden. Von einer Frau. Das ist ganz was Neues. Frau Probst wurde heute früh aus der Haft entlassen. Eine Nacht in einer Zelle kann manchmal Wunder bewirken, Maloney. Sie bleibt dabei, dass sie nichts mit dem Mord zu tun hat. Vielleicht hatte sie einen Komplizen. Was für ein Motiv sollte sie gehabt haben. Vielleicht ging ihr das On und Off auf die Nerven und sie wollte entweder ständig on sein oder ihn für immer off schalten. Sie hat nach ihm gesucht und ihre Besorgnis wirkte echt. Die Frau ist aktenkundig, Maloney. Sie hat vor einem Jahr zwei Kindern ganze Haarbüschel ausgerissen. Sie leidet unter Zwangshandlungen. So wie sie, wenn eine Whiskyflasche in der Nähe ist. Sie sollten sich die Bewohner des Hauses genauer anschauen. Das Haus, das Zünd gemietet hat. Was ist eigentlich mit dem Besitzer, Maloney? Könnte er nicht ein Tatmotiv gehabt haben? Der Besitzer ist psychisch angeschlagen. Er kann sich nicht auf einen Streit einlassen. Ich weiß nicht, Maloney. Mittlerweile scheinen alle einen Dachschaden zu haben. Ganz normale Menschen wie mich trifft man kaum mehr an. Es sind immer die Verrückten, die alle anderen für verrückt halten. Daran ist diese Selfie-Kultur schuld. Ich habe ein Buch gelesen. Er sich andauernd selber fotografiert. Verliert den Bezug zur Realität. Das Selbstporträt wird zum Lebensinhalt. So wie für andere das Kreuzworträtsel. Rätsel sind das, was unser Leben spannend macht. Wie die Leiche von Herrn Zünd. Wer hat ihn getötet? A3 senkrecht oder C5 waagerecht? Es ist unwahrscheinlich, dass er hier getötet wurde. Wir werden das Haus durchsuchen, sobald uns die Staatsanwaltschaft grünes Licht gibt. Da dies eine Weile dauern konnte, verabredete ich mich mit meinem Klienten vor dem Haus. Er war guter Dinge, was vermutlich auf einen Tablettencocktail zurückzuführen war. Seine Augen glänzten und er klatschte in die Hände vor lauter Tatendrang. Als ich klingelte, stand er hinter mir, als jene Frau öffnete, die Dieter Liebig als Nadja erwähnt hatte. Da sprang er plötzlich nach vorne. Verlassen Sie dieses Haus sofort. Fuchteln Sie nicht mit den Händen rum, das kann ich nicht ab, verstanden? Das ist Herr Engler. Ihm gehört das Haus. Na und? Ich will es nicht kaufen, will nur hier pennen, verstanden? Das geht doch nicht. In diesem Haus wurde ein Verbrechen verübt. Was für ein Verbrechen? Die Heizungsrohre, die ich rausgebrochen habe, sind nichts wert. Das ist nur Schrott, hat mir der Typ gesagt, dem ich sie verkaufen wollte. Das Haus ist Schrott, verstanden? Marco Zünd wurde ermordet aufgefunden. Da kann ich doch nichts dafür, kenne ich nicht richtig. Sind alle irgendwann tot. Männer sind zu schwach fürs Leben, verstanden? Er hat ihnen angeboten, im Haus zu wohnen. Sie erinnern sich. Klar, aber deswegen kenne ich ihn trotzdem nicht. Hat mir nie in die Augen geschaut. Kenne das von der Straße. Alles Psychos. Männer sind Psychos, verstanden? Ich bin kein Psycho. Ich will nur mein Haus wieder für mich alleine, verstanden? Hey, der äfft mich nach. Das passt mir gar nicht, verstanden? Können wir uns im Haus umsehen? Warum nicht? Aber nichts anfassen, was mir gehört. Verstanden? Und er bleibt draußen. Aber das geht doch nicht. Das ist mein Haus. Maloney, tun Sie etwas. Die Wirkung der Medikamente lässt nach. Ich spüre, wie ich mich verliere. Ich möchte keine Kreuzfahrt mehr machen. Nie wieder. Was redet er für einen Stuss? Ich gebe Ihnen 1000 Franken bar auf die Hand, wenn Sie das Haus umgehend verlassen. 1000? Mhm. Das ist schwer in Ordnung, aber keine Tausendernote. Die will niemand, verstanden? Ja, ja. Was ist mit dem Kunstmaler Liebig? Malt er nicht mehr hier? Hab ihn rausgeschmissen. Wollte mich nackt malen. Das geht so nicht, verstanden? Ja, endlich. Es ist geschafft. Noch nicht ganz. Die Polizei wird sich das Haus genauer ansehen. Zünd ist vermutlich hier zu Tode gekommen. Geht mich nichts an. Hab genug tote Männer gesehen. Auf der Straße überlebst du nur, wenn du stark bist. Verstanden? Sie schubste meinen Klienten weg und dieser begann lautstark zu jammern. Eine halbe Stunde später war der Spuk vorbei und ich konnte mir in aller Ruhe das Haus anschauen, ohne jedoch auf irgendwelche Kampfspuren zu stoßen. Dafür entdeckte ich einige weitere Gemälde mit Strichmännchen und Kreisen. Als es klingelte, befürchtete ich das Schlimmste. Doch es war Frau Propp, die sich Zünds letztes Domizil anschauen wollte. Ich hätte mich mehr bemühen sollen, aber mir fehlte die Kraft. Marco war so schwierig, wenn er sich abkapselte. Das kenne ich. Auf der Kreuzfahrt blieb ich tagelang in meiner Kabine, weil ich diese ewig essenden, tanzenden und sonnenden Leute nicht mehr ertrug. Was geschieht jetzt mit dem Haus? Ich werde es diesmal offiziell über eine Immobilienfirma vermieten. Das Haus ist doch kaum bewohnbar. Ach was, solange es draußen warm ist, geht das problemlos. So, und jetzt mache ich im Garten ein Feuer und verbrenne diesen Mist. Sind das Bilder? Einer der unerwünschten Mieter hat sich als Kunstmaler versucht. Moment, das sind Strichmännchen und Kreise. Genau. Und kommen Sie mir jetzt nicht damit, dass diese Bilder von einem begnadeten Künstler stammen. Dieter malt so. Sie kennen Dieter, Liebig. Er hat mir wochenlang das Leben zur Hölle gemacht. Hat er Sie gezwungen, seine Bilder bei sich aufzuhängen? Er war in mich verliebt, ziemlich krank, hat Tage und Nächte lang vor der Klinik ausgeharrt und nach mir gerufen, bis Sie ihn weggewiesen haben. War das die Klinik, in der Sie Marco Zünd kennenlernten? Ja. Dann wusste er, dass Sie etwas mit Zünd hatten. Er hat hier gewohnt? Zusammen mit Marco? Ich verstehe das nicht. Was wollte er von ihm? Zünd hat mir nicht gesagt, dass er untervermietet. Das nehme ich ihm übel. Aber den Toten soll man verzeihen, und das mache ich jetzt. Aber diese Bilder müssen weg sofort. Im Polizeipräsidium hörte man mir geduldig zu, doch es dauerte sehr lange, bis man begriff, was genau ich herausgefunden hatte. Schließlich ermittelte man den neuen Aufenthaltsort von Dieter Liebig. Der Kunstmaler versteckte sich bei einem Freund, der ebenfalls malte. Glücklicherweise war nur Liebig anwesend, als der Polizist seinen Dienstausweis zückte. Ich kann das alles erklären. Dann tun Sie das, auf der Stelle. Marco hat sich erhängt. Ich habe ihn aufgefunden. Die Leiche habe ich im Wald abgelegt und mit der Mitteilung wollte ich einerseits Barbara eins auswischen und andererseits die Polizei verwirren. Die Polizei zu verwirren ist keine Kunst. Sie haben mit Zünd zusammengelebt und wussten nicht, dass er nicht schreiben kann. Wir haben nicht zusammengelebt. Er hielt sich praktisch immer im Keller auf und ich habe oben gemalt. Zünd war Legastheniker. Er vermied es, etwas aufzuschreiben. Das ist doch egal. Ich gebe zu, dass ich seine Leiche im Wald versteckt habe. Aber es war Selbstmord. Das war es nicht. Zünd ist erwürgt worden. Das kommt doch aufs selbe hinaus. Tut es nicht. Die Verletzungen am Hals sind anders. Haben Sie noch nie eine dieser Krimiserien mit Rechtsmedizinern gesehen? Ich schaue nie Fernsehen. Das verblödet. In diesem speziellen Fall hätte es Sie klüger gemacht. Sie wollen mich ins Gefängnis bringen, weil ich ein Künstler bin. Aber das lasse ich nicht zu. Ihre Bilder sind mir egal. Sie können meinetwegen eines in Ihrer Zelle aufhängen. Jetzt aber sind Sie verhaftet. Im Namen der Strichmännchen und Kreise. Das sind keine Strichmännchen, das sind Frauen. Ich verfremde sie, weil sie mir fremd sind. Und ich verhafte sie, weil sie haftbar sind. Liebig schüttelte den Kopf und setzte sich resigniert auf einen Sessel. Dabei übersah er eines seiner Werke. Die Leinwand riss, der Polizist lachte und ich fuhr zurück in mein Büro. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Mietnummer.